fand sie erfroren im verfaulten Schnee. Rimbaud, Baudelaire, Van Gogh und Beckett. Alte Männer in Polohemden und barfuß. Chaplin, W.C. Fields, die Marx Brothers. Aus Taschen gucken bunte Murmelketten an ihren Hüften. Rabelais. Die Sphinx, toll vor Angst, hustet das Jahrhundert aus. Einen blutigen Schaum. Wilhelm Reich. Der elektrische Stuhl dampfte leicht. Dann berührte er mich. Ich fuhr aufwärts. Irgendwo hinter jenem Hügel liegt Georgia. Welche Romantik lag für mich in den Worten des alten Mannes. Ich wollte gern losziehen, aber hatte Angst, sehr weit zu gehen. Dann sagte er, ich werde dich in meinem Heuwagen mitnehmen. So fuhren wir zusammen in den Pfirsichstadt. Ich werde diesen Tag niemals vergessen, nie, solange ich lebe. Ich werde niemals die ersten Eindrücke vergessen, die ich in Georgia hatte. Amerika, ich habe dir alles gegeben und jetzt bin ich nichts. Das Einzige, was die Welt retten kann, ist die Forderung, sich wieder der Welt bewusst zu werden. Das vermag die Poesie. Unter Poesie verstehe ich die Vorstellung von dem, was verloren ist und dem, was gefunden werden kann. Die Vorstellung von dem, was wir sind und das langsame Bewusstwerden dieser Dinge. Zuerst kommen prophetische Bilder aus dem Unterbewusstsein, wie das Schreckbild des Molochs, des Kinderfressers aus meinem Gedicht Howl. Und dann die allmähliche Erkenntnis, dass solch ein Bild nicht bloß ein Bild ist, sondern eine Verdeutlichung dessen, was wir tatsächlich sehen und erleben. Als wir unsere ersten Gedichte lasen, wussten wir nicht, ob dieser Moloch nur in unserer Fantasie existierte. Aber heute ist dieser gleiche Moloch, dessen Augen 1000 blinde Fenster sind, Bürgermeister Dalys größtes städtisches Unternehmen. Er baut größere und größere, dämonischere, robotergleiche Moloch-Gebäude mitten in Chicago, bis man schließlich diesen 100 Stockwerke John Hancock-Turm von Babel erblickt, dessen Standort und Größe das Nebenprodukt einer üppigen Bodenspekulation sind. Diesem Moloch werden Chicagos tränenbegaste Kinder geopfert. Und alles grün und die Seelen der Menschen. Im weiteren Sinne ist der Moloch der militärische Krankenpflegestation IBM Polizeistaat, in dem wir seit Jahren leben, ohne es recht zu wissen. Was ich vor 20 und sogar noch vor 10 Jahren nicht erkannte, ist die Tatsache, dass die Bilder aus dem Unterbewusstsein, die in meine Poesie eingingen und von denen ich annahm, sie seien visionär und transzendent, dass die in Wirklichkeit literarischer Realismus, ganz simpler Common Sense waren. Lass die U-Bahn unser griechischer Marktplatz sein, denn da gehen alle hin. Besonders morgens, und da kann ich riechen die 1000 Kaffeewellen von jedem Sitz. Aber hier treffen sich alle trüben Gesichter und ich sitze schweigend, doch glücksgerichtet, denn meine ganze New York-Familie ist hier. Ich bin ein U-Bahn-Fahrer. Euch allen nahe, nur möchte ich auch mit euch sprechen. Aber alle sind so zugeknöpft und mumienstarr. Über euch stehend rutscht meine Zunge aus, leckt versehentlich den Kahlkopf eines alten Mannes, der Schuhe liest. Eine wütende Frau wirft mir ein Baby in den Schoß. Ich blicke auf das Pepsi-Cola-Plakat und trinke in Gedanken Wasser. Dann der Run auf die Türen und überfüllten Plattformen. Kein Schnee oder gelbe Blätter in der stahldunklen U-Bahn. I'm a stranger and a pilgrim traveling through got no place of my own. Living down here on Borderland, on Borderland. I ain't got no place to call my own. Don't turn me from your door. From your door, baby, baby. turn me away. I am a pilgrim in a stranger, traveling through this world alone. Don't turn me away. My mother dead and my father too. No place to lay my head. Oh, yeah. I got a home, home on high, in another world, in another world. I'm a stranger, I'm traveling through the land, through the land. Don't turn me away, don't turn me away. I'm traveling, I'm traveling, I'm traveling, babe. I'm a stranger, babe, knocking on your door. I'm a pilgrim and a stranger. I got a home, home on high. Don't turn me away, don't turn me away, don't turn me away. Am Fenster wartend, die Füße eingewickelt mit den toten Schnapsschiebern von Chicago. Ich bin der letzte Gangster, endlich in Sicherheit, am kugelfesten Fenster wartend. Ich schaue die Straße entlang und kenne die zwei Torpedos aus St. Louis. Ich habe sie alt werden sehen, die Pistolen rostig in ihren gichtigen Händen. Plötzlich brach ich in San Francisco während meiner arbeitslosen Unterstützungsmuße aus, um meiner romantischen Inspiration zu folgen. Hebräisch, Melvillschen, bardischen Hauch. Ich hätte nicht daran gedacht, ein Gedicht zu schreiben, nur gerade hinschreiben wollte ich, was mir ohne Zwang einfiel. Meine Einbildungskraft freien Lauf lassen. Geheimnis aufschließen. Und meinem eigentlichen Geist magische Zeilen entlocken. Mein Leben zusammenfassen. Etwas, das ich niemand zeigen könnte, etwas, das nur für das Ohr meiner eigenen Seele geschrieben war und für ein paar andere goldene Ohren. An einem Nachmittag irr heruntergetippt. Eine tragisch-groteske Komödie wilder Satzwürfe. Bilder, ohne Sinn aneinandergereiht in der Hoffnung auf die Schönheit einer abstrakten Poesie des Geistes. Dann wieder plumpe Kombinationen. Charlie Chaplins Gang und lange Choruszeilen. Saxophonmusik des Wortes, von der ich wusste, für Jack Kerouac würde sie klingen. Wirklich neue Dichtung. Blauen Noppenhemd, Ockerfäden wie Adern in der hautenge Hose, als der Wagen ein langer, zerkratzter Buick heranrauschte, schleudernd zum Stehen kam und eine mächtige, geheimnisvolle Woge von ich weiß nicht was mir entgegenschlug. Spürte ersten Anflug von Sex in den Poren, die hochfrequente Gefahr. War ich ein Teil ihres Autos, das mein Herz wie ein Scheibenwischer hin und her schlug? Sie aber war die Natur. Regen, golden, Umbra und Malven wie ein Adagio in D. Und dies alles explodierte auf der Straße. Als sie sich mir dann zuwandte, sah ich, wie unter dem sonnenbraunen Kleid ihre schweren Brüste entlangstrichen, wohlgeformt und gespannt. Ich starrte und musste heimlich nach Luft schnappen. »Wie komme ich am schnellsten aus der Stadt?« warf sie salopp hin. Seltsame, feine Zeichnungen auf ihrer Unterlippe lockten wie Katzengold. Ich fand kaum Zeit, etwas hervorzustoßen, wie hab's auch schrecklich eilig, da hörte ich auch schon ihr stimmloses »Na los, rein«. Sie glitt hinüber ans Lenkrad und schaltete zügig, dass der Wagen vom Kantstein wegfegte und der Strom asthmatischer, kaffeemüder, nörgeliger Leute hinter uns verebbte. Himmel, Horizont und helle Weite verzehrte nun der wolkige Spiegel des Augenblicks. Und weder ich noch sie konnten uns einem bannenden Blick entziehen. Ich konnte nicht anders. Ich berührte ihre Brust etwa in der Höhe der Brustwarze. Sie sprang vor und wurde hart. Christus kletterte dies Jahr von seinem kahlen Baum herab und rannte fort. Ich glaube, eine große Zahl der jungen Leute hat sich schon befreit von dem ständigen Greifen nach den Gütern dieser Welt und sie haben begonnen, nach Weisheit zu greifen. Dorthin, wo es keine vergoldeten Christbäume gab und keine Flitterkram-Christbäume und keine Lametta-Christbäume und keine Rosa-Glas-Christbäume und keine goldenen Christbäume und keine schwarzen Christbäume und keine kobaltblauen Christbäume. Vielleicht befreien sie sich irgendwann einmal von dem Griff nach der Weisheit. Jedermann wünscht, braucht, verdient und wird beschenkt mit diesem freien Königreich, das der Polizeistaat, ob er nun triumphieren wird oder nicht, niemals antasten kann. Christus kletterte dies Jahr von seinem kahlen Baum herab und rannte fort dorthin, wo keine Bing Crosby-Sängerknaben winseln von einer beschwipsten weißen Weihnacht und wo keine Radio-City-Engel flügellos Schlittschuh laufen durch ein Winterwunderland in einem Klingelinglöckchen-Himmel täglich um 8:30 mit Mitternachtsmessen-Matinee. Der gute Poet oder in diesem Falle der spontane Bebop-Prosodist ist immer hellwach für die typische Sprechweise seiner Zeit, den Swing, den Beat, den sogenannten disjunktiven metaphorischen Rhythmus, der so schnell, so wild, so fleddernd, so unglaublich genüsslich verrückt daherkommt, dass ihn niemand erkennt, wenn er zu Papier gebracht worden ist. Keiner erkennt ihn, nur der Poet. Er erfand diese Spreche, werden die Leute sagen. Sie meinen damit, dass alles nur aufgedonnert ist. Was sie aber sagen sollten, ist, er hat's erfasst. Er hat's erfasst. Er hat's kapiert. Er hat's festgehalten in Schreibe. Wenn jemand fragt, wo hat er das bloß her? Antworte, von dir. Mensch, er lag die ganze Nacht lang wach und hat mit Ohren und Augen gelauscht. Eine Nacht der 1000 Jahre. Er hat's im Mutterleib gehört, in der Wiege, hat's in der Schule gehört, im Börsensaal des Lebens, wo Träume für Gold eingetauscht werden. Aber Mann, er hat es satt, all das zu hören. Er möchte mal ein Stück weiterrücken. Er möchte den Laden hier aufgeben. Wirst du ihn lassen? 451 Grad Fahrenheit. Die Temperatur, bei der Bücher anfangen zu brennen, ist die vorherrschende Temperatur in San Francisco. Lasst einen traurigen Trompeter stehen bei Dämmerung auf leeren Straßen und blasen den Silberrefrain für die Gebäude von Times Square. Denkmal der Zeit. Um 5 Uhr früh, mit schmalem weißen Mond, der gerade noch sichtbar ist über den grünen und grundigen McGraw-Hill-Büros unter junger weißer Wolke. Der ganze blaue Himmel drüber. Ein Schubo geht vorbei. Der ist unsichtbar mit seiner Musik. Denkmal von 10 Jahren. Das Globe Hotel. Gava lag in grauen Betten da und krümmte den Rücken und putzte die Nadeln, wo ich viele Nächte lag. Dämmerig unter seiner Schlafmittelwatte. Und träumte von der Stimme von William Blake. Ich war einsam. Carver ist tot, in Mexiko, 2 Jahre schon. Und ich bin wieder hier. Sitz wieder auf den Straßen. Die Filme nahmen unsere Sprache, die großen roten Lettern. Doppelprogramm von Lachern, Teenage, Albtraum, Rowdies vom Mond. Aber wir waren niemals Albtraum-Rowdies, sondern Suchende des blonden Riechers nach Wahrheit. Ein paar alte Männer leben noch. Aber die Süchtigen sind fort. Wir sind Legende. Unsichtbar, aber legendär. Wie vorausgesagt.